Es ist eine schlechte Nachricht für die 6.700 Mitarbeiter. Wegen drohender Zahlungsunfähigkeit beantragte der Einzelhandels- und Touristikkonzern Arcandor in Essen für 15 weitere Tochtergesellschaften die Insolvenz. Betroffen sind der technische Kundendienst Profectis, die Fotoquelle GmbH sowie das Logistikunternehmen und Callcenter des Versandhandels Primondo. Die Unternehmen erbringen maßgeblich Dienstleistungen für den insolventen Mutterkonzern Arcandor, sagt Unternehmenssprecher Gerd Koslowski. Die Mitarbeiter erhalten für die kommenden 3 Monate ein Insolvenzgeld. Das heißt, hier ist eine Absicherung bereits vorgesehen. Das ist die gute Botschaft. Und natürlich geht es jetzt darum, in diesem beantragten Insolvenzverfahren eine Möglichkeit oder eine Lösung für diese Gesellschaften zu entwickeln. Damit steigt die Zahl der in Deutschland von den Insolvenzanmeldungen betroffenen Arcandor-Mitarbeiter auf 50.000. Ausdrücklich nicht von der Insolvenz betroffen sind nach Unternehmensangaben der Touristikkonzern Thomas Cook, der Fernsehverkaufssender HSE24 und der Primondo Spezialversand. Bei den nun 15 insolventen Tochtergesellschaften laufen die Geschäfte erst einmal weiter. Ein vorläufiger Insolvenzverwalter soll noch im Laufe des Nachmittags vom Gericht benannt werden. Mit dem Insolvenzantrag wegen drohender Zahlungsunfähigkeit strebt Arcandor eine Sanierung in Eigenverwaltung an. Das heißt, wenn die Gläubiger den Plänen zustimmen, wird Arcandor nicht zerschlagen. Der Konzern könnte unter Zustimmung der Gläubiger weitergeführt und saniert werden. Gerd Koslowski spricht von einer strategischen Insolvenz. Das ist der Grund, warum wir jetzt hier von einer sogenannten strategischen Insolvenz auch sprechen. Im Grunde genommen geht es darum, wir müssen die Gesellschaften in einem Verbund betrachten, in einem Zusammenhang betrachten, aufgrund auch der engen Geschäftsbeziehungen. Deswegen macht es auch Sinn, für diese Gesellschaften jetzt einen Insolvenzantrag zu stellen, und zwar auch hier am Amtsgericht in Essen, damit wir eine gemeinsame Perspektive entwickeln können. Die gemeinsame Perspektive wird auf Seiten der Eigentümer offenbar nicht gleichermaßen gesehen. Während Großaktionärin Madeleine Schickedanz sich weiterhin für den Erhalt des Unternehmens als Ganzes ausgesprochen hat und ihren Anteil von rund 26,7% behalten will, hat die Kölner Privatbank Saal Oppenheim ihren direkten Anteil von 3,7% verkauft. Angaben zum Preis machte die Bank nicht. Die verbleibenden Anteile wurden nun aus technischen Gründen an der Börse verkauft, vermutlich an mehrere Investoren, sagt Pressesprecher Dirk von Manikowski gegenüber dem Deutschlandfunk. Offen ist nun, ob Saal Oppenheim seine Beteiligung über eine Industrieholding in Höhe von 25% ebenfalls beendet. Noch befindet sich Arcandor im vorläufigen Insolvenzverfahren. Die Bank werde sich innerhalb der Frist bis zur Eröffnung des regulären Verfahrens entscheiden, sagt Banksprecher von Manikowski. Ausschlaggebend sei das Sanierungskonzept und damit die Frage, welche langfristige Perspektive Arcandor habe. Morgen will der vorläufige Insolvenzverwalter Klaus Hubert Görg sich zur Lage des Mutterkonzerns äußern.